zuerst? Zuerst sind so Menschen in die Zeit hineingestreut und haben Bindehäute zwischen den Händen und glätten einander die Gesichter. Und ihre Finger umstricken einander, sind Halteseile, und sie hören den lispelnden Himmeln zu und entsteigen dem Schweigen manchmal und machen sich auf am Morgen. Und sie wissen, gestern hat die Stadt gesungen und morgen wird wieder Mittagessen sein. Und wenn die Nacht herankriecht, ist der Schlaf eine Koje. Und sie geben einander Wörter. Ehrenwörter, Sonnenwörter, gebogene und gebonkte, bunte, bucklige, gestrickte Wörter und karo-gemusterte Wörter. Gemolkene und milchige. Zum Frühstück schenken sie einander Lispelgras und andere Wucherungen. Und das Aufknacken der Momente ist nicht mühsam. Und die Drehleier der Gedanken wird ausgelacht. So sind diese Menschen in eine Zeit hineingestreut, die leuchtet.